ist der Monopolist, der dir auf den Popo pisst. Weiß wie Kokossplit, breit wie Obelix. Komm ich vorbei und hole dich ohne Witz. Ich verzohl dich, Bitch, während du auf dem Loco sitzt. Keiner bleibt verschont, bis ich sage, jetzt ist gut. Du tu nicht gut, tu nicht gut, obwohl du nicht gut bist. Du hast keine Groupies, ich weiß das. Denn mit deiner Larve kriegst du nicht mal ne Kuh gefickt. Gib dir die Kugel direkt in dein Affenhirn und akzeptiert der Boss, box den Beat. Ihr Fotzen seid zu mies, um mir das Wasser zu reichen. Ich projiziere meinen Namen in the Sky, man. Rhymen, set Zeichen mit Pfeilchen in Biberlarven. Meine Raps sind Widerhaken, deine Kombinierhaken. Niemals auf den Punkt und völlig deplatziert, fehlarrangiert. Dir fehlt noch vieles, besonders der Verstand. Sonst hättest du erkannt, was es heißt, ein MC zu sein, der seine Texte im Freien mit Zettel und Stift schreibt. Ich verhalt keinen schicken Mercedes, dafür hab ich nen dicken Penis, was auch schön ist, gerade für die Mädels, die kneten. Viele reden über Rap, die wenigsten leben den Dreck, legen ihre Seelen auf Drag, streben nach der Perfektion. Von wegen, ihr seid dope, ihr seid Klone des Systems, ohne jeden Funken Anstand im Leib. Ihr solltet Angst haben, weil ich euch die Masken runterreiß. Dummer Scheiß wird nicht besser, nur weil man ihn verpackt, schön tief in den Takt. Kompressoren machen Kraft, Frequenzen werden gekappt. Die Sounds erscheinen einem klinisch rein, ohne ein kleines Zeichen von Menschlichkeit. Reich mir ein Mic und ich zeig dir, wie ich meinen Gefühlen Ausdruck verleih. Mit nem Fußabdruck auf deinen Eiern. Du hast Grund zum Feiern, weil ich dich am Leben lass. Elender Spaß, ich sehe jeden Tag das Elend auf der Straße. Frag mich, ob das möglich ist. Der schöne König schwingt sein Zepter und Rapper fallen die Blätter im November zu Boden. Ich erkenne Brot, hohe Hoden auf den ersten Blick und verbrenne ihre Strophen, doofen Strophen mit der ersten Kick. Der Rap, oh, look zu mir. Wie ich rap, ist schwer. Mein Rap-Ton ist der und rap da cooler. Ich werd Rap-Reparieren, um Deutschland von Rap-Rappern zu kreieren. Ich bin echt besser als ihr, ihr müsst es respektieren. Es ist der Rap-Revolutionär. Wie ich rap, ist schwer. Mein Rap-Ton ist der und rap da cooler. Ich werd Rap-Reparieren, um Deutschland von Rap-Rappern zu kreieren. Ich bin echt besser als ihr, ihr müsst es respektieren.